Kundgabe 1871. Empfangen durch Bertha Dudde am 2.4.1941. Schlechte Gedanken. Lieblosigkeit. Gemütszustand. Das bewusste Zurückweisen schlechter Gedanken ist das sicherste Mittel zur Hebung des Gemütszustandes. Denn dann wird jenen Kräften Widerstand entgegengesetzt, die ihren ganzen Einfluss aufbieten, um den Menschen gottabwendig zu machen. Es erfordert dies wohl den ganzen Willen des Menschen, und so dieser geschwächt ist, durch das Nachgeben, also Eingehen in solche Gedanken, muss der Mensch leiden, das heißt, eine trübe Stimmung bemächtigt sich seiner, die ihn drängt und belastet. Und das Böse triumphiert, denn immer größer wird sein Einfluss, immer schwächer der Wille des Menschen und seine Widerstandskraft. Es sind solche Stunden eine gewisse Gefahr für die Seele, und wiederum muss der Mensch sich selbst daraus befreien. Er muss beten, innig und voller Zuversicht, dass Gott ihn aus dieser Lage befreien möchte. Es gehört auch zum Gebet der Wille des Menschen. Doch so die Seele ringt, um aus dieser Situation befreit zu werden, stehen ihr die guten Kräfte des Jenseits bei, sofern sich der Mensch hilfeflehend ihnen zuwendet, sofern er selbst danach verlangt, frei zu werden von diesem Druck. Doch zumeist wird der Mensch apathisch und wehrt sich nicht. Und desto schwieriger ist seine Befreiung aus der Macht der Finsternis. Und der Kampf wird immer nötiger, der Leidenszustand immer unerträglicher. Es ist der feste Glaube das beste Mittel. Und es kann sich der Mensch in vollster Seelenruhe den guten Kräften überlassen, so er nur ihre Macht und Kraft bejaht. Sie helfen ihm ganz gewiss und dulden es nicht, dass die schlechten Mächte Oberhand gewinnen über ihn. Ein Nachgeben, sofern schlechte Gedanken auftauchen, ist mangelnder Glaube. Denn schlechte Gedanken richten sich gegen das göttliche Gebot. Wer fest glaubt, erfüllt jedes Gebot, das Gott den Menschen gegeben hat. Wer jedoch schwach ist im Glauben, der wird auch die göttlichen Gebote missachten. Und also werden seine Gedanken sich gegen diese Gebote richten. Er wird bar sein jeder Liebe, also lieblose Gedanken hegen, und dies bezweckt der Widersacher. Denn dadurch bekommt er den Menschen in seine Gewalt. In einer derartigen Verfassung ist es oft schwer, auf den Weg der Liebe zurückzufinden. Es hat der Mensch ein Unrecht begangen, so er lieblose Gedanken hegt. Und er muss dieses Unrecht nun gut machen, indem er, durch Leiden genötigt, im Gebet ringt um die Zuwendung der göttlichen Liebe, die jeder lieblose Gedanke zurückgestoßen hatte. Der Wille zu Gott wird den Menschen sein Unrecht erkennen lassen. Und es wird ihm dann auch leicht werden, zu ihm zu beten. Doch es muss der Wille selbst tätig werden. Er kann nicht gerichtet, das heißt, zwangsweise, wieder Gott zugelenkt werden. Amen.